Douglas Quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations. We love you. Das war's, das war Doug Sam und das Sir Douglas Quintet und Michael Holm, dieser Name, der hat ihm tatsächlich etwas gesagt. Ja, hat er mal gesagt, den kenne ich. Natürlich, durch Michael Holm kam er auch zu ein paar Mark. Tschüss.